Die Nibelungen im Original. Vers 1. Einen Lindrachen den Slurg des Heldes Hand. Er badet sich in dem Blorte, sin Hut ward Hurnin. Nummer 2. Do folgeten sie dem Rate und trorgen vor die Tür. 7000 Toten wurfen sie dafür. Nummer 3. Des antworte Siegfried, der Sigmundes Sohn. Gießt du mir deine Schwester, so will ich es tun. Nummer 4. Nu soll mein Herre Giselherr nehmen doch ein Wieb, das wir ihr gerne dirnten, ich und seine Mann.